Deutschland auf Potsdam und wir sind die große Macht. Nun steht sich die Sonne im Osten und ruft die Millionen zur Kraft. Und Finnland wird zum Schwarzen Meer. Voll Lenz, die Grauen, voll